haarsträubenden Fälle des Philipp Möller und E. Heute die Expedition. Erster Teil. Normalerweise sind Südpolexpeditionen und Reisen in den Urwald nicht mein Ding. Es sei denn, ich kann die Reise mit einer Flasche Whisky im Gepäck und vor dem Fernseher in Angriff nehmen. Frau Mohn aber hatte gute Argumente, die meine Brieftasche füllten. So kam es, dass ich mich zu einer Reise ins Innere der Erde überreden ließ. Ich habe diesen Stollen vor 4 Jahren gekauft. Andere Leute kaufen sich Einfamilienhäuschen im Grün. Höhlen und alte Bergwerkstollen haben mich schon als Kind fasziniert. Als dieser Stollen zum Verkauf ausgeschrieben wurde, war ich die einzige Interessentin. Der Stollen gehörte dem Schweizer Militär. Es gibt ein Gerücht, wonach es im Stollen geheime Gänge und Räume gibt, in denen sich die Politiker bei einem Atomangriff zurückgezogen hätten. Das klingt alles ungemein interessant. Soll ich für Sie nach geheimen Gängen und Räumen suchen? Ich möchte, dass Sie auf die Teilnehmer der Expedition aufpassen. Was denn für eine Expedition? Sollen wir im Stollen nach unbekannten Lebensformen suchen? Zu mir kommen Angstpatienten, die ich hier im Stollen therapiere. Und ich soll darauf achten, dass sich die Neurotiker nicht gegenseitig meucheln? Bei der letzten Expedition vor 2 Monaten ist ein Patient spurlos verschwunden. Hier im Stollen? Riecht es deshalb so unangenehm? Es kommt vor, dass sich Tiere im Stollen verirren und verdursten. Der Eingang ist zwar mit einer massiven Eisentüre gesichert, aber vermutlich gibt es geheime Ein- und Ausgänge oben im Wald. Das heißt, dass wir plötzlich auf einen Wolf oder einen Bär treffen könnten. Keine Angst. Ich war schon stundenlang allein im Stollen und ich bin noch nie einem größeren Tier als einer Maus begegnet. Sie haben doch keine Angst vor Mäusen? Ich liebe Mäuse. Darf ich ein paar mit nach Hause nehmen? Gleich werden die Teilnehmer eintreffen. Sehen Sie da oben? Das sind Lautsprecher. Ich werde Geräusche einspielen, die Ängste wecken. Gemeinsam werden die Teilnehmer diese Ängste benennen und überwinden. Es dauerte 20 Minuten, bis alle Teilnehmer von Frau Mohn begrüßt worden waren. Ich sah mir die 3 etwas genauer an. Frau Markovic sah entzückend aus, Herr Hug ein wenig irritiert und Herr Studer teilnahmslos. So, dann werden wir jetzt beginnen. Wir sind hier, um unsere Ängste zu besiegen. Gibt es hier im Stollen Klapperschlangen? Nur kleine, nette Mäuse. Mäuse sind kein Problem. Die kann ich mit meinem Fuß zerquetschen. Ich fühle mich ganz frei von Angst. Ich fühle mich gut, so frei, so schön. Ich glaube, ich bin geheilt. Das ist wunderbar. Dann werden wir jetzt mit der Vorstellung beginnen. Ah! Oh, da ist eine Klapperschlange. Hilfe! Wieso rettet mich niemand? Wunderbar, Frau Markovic. Sie müssen Ihre Angst benennen und schon wird die Angst kleiner. Schlange ist kleiner geworden? Ja. Tatsächlich, ich sehe sie nicht mehr. Schlangen sind kein Problem, die kann ich erschießen. Ja, ich spüre, wie die Angst aus meinem Kopf verschwindet. Darf ich eine Zigarette rauchen? Nicht jetzt, Herr Hug. Und Sie, wovor haben Sie Angst? Vor Polizisten und Kreuzworträtseln. Herr Maloney ist ein Kollege von mir. Er möchte von meiner Therapieform profitieren und lernen. Tatsächlich. Möchte ich das? Wir machen weiter. Herr Hug? Vielleicht sollte ich auch Therapeut werden. Ich könnte schöne Frauen therapieren. Schöne Frauen sind alle neurotisch. Frau Markovic, soll ich Sie heilen? Oh, mir geht es gut. Die Schlange ist weg. Ja, ich habe sie weggezaubert. Simsalabim und weg. Keine Luft. Ich kriege keine Luft. Ein seltsames Tier. Klingt irgendwie mechanisch. Er kommt auf mich zu. Er öffnet den Mund. So viel Licht. Er kopiert mich. Er kopiert mich. Sehr gut, Herr Hug. Sie machen Fortschritte. Jetzt müssen Sie der Angst einen Namen geben. Wie wir es mit Hansi. Bitte, Herr Maloney. Das ist kein Tier. Weshalb haben Sie Angst? Ich habe nur vor Schlangen Angst. Ein Foto. Ein Foto. Kopiere. Kommt auf mich zu. Er öffnet seinen Stand. Das helle Licht. Kopiert mich. Fantastisch, Herr Hug. Ganz ausgezeichnet. Fotokopier sind kein Problem. Die kann ich ausschalten. Ausschalten, ja. Ja, ich muss ihn ausschalten. Ja, Ja, sehr schön. Oh, ein schönes Geräusch. Angriff der Killerbienen. Ich muss raus hier, ich muss weg. Hände weg, mein Junge, sonst steche ich dich. Sie ist eine Biene, sie will mich töten. Keine Angst, Kumpel, ich bin schon von unzähligen Bienen gestochen worden. Einige waren sogar ausgesprochener Part. Ein Scherz ist doch erlaubt, oder, Frau Mohn? Sagen Sie doch auch mal etwas, Herr Maloney. Die Biene, sie will in meinen Mund, in meine Nase, in mein Ohr. Ich schweige und genieße. So, damit hätten wir den ersten Teil der Expedition hinter uns gebracht. Wir machen jetzt eine kleine Pause und danach werden wir gemeinsam durch den Stollen gehen. Denken Sie daran, dass die Schlange und die Biene nicht echt sind, die wir unterwegs finden werden. Der Fotokopierer ist selbstverständlich echt, aber nicht an den Strom angeschlossen. So, ich werde mich jetzt kurz mit Herrn Maloney zurückziehen. Dürfen wir uns auch kurz zurückziehen? Sie und ich? Oh, warum nicht? Aber wenn Sie frech werden, werde ich zum Fotokopierer. Ja. Und ich klappere mit meiner Schlange. Ein Scherz. Vielleicht sollte ich die Biene erschießen. Ich muss nur genügend Munition mit mir herumtragen. Herr Hug und Frau Markovic zogen sich in einen Seitenarm des Stollens zurück. Ich folgte den beiden unauffällig und sah, wie sie sich eine Zigarette anzündeten. Sie sogen beide gierig am gleichen Stängel und sahen sich dabei fast genauso gierig in die Augen. Frau Mohn stand plötzlich hinter mir. Wir gingen um die Ecke und ich sah weiter hinten Herrn Studer, der nach Bienen Ausschau hielt. Für einen Außenstehenden ist das alles natürlich gewöhnungsbedürftig. Es gibt Dinge, an die ich mich lieber nicht gewöhne. Die Therapie im Stollen ist sehr wirkungsvoll. Die Teilnehmer fühlen sich geborgen wie in einem Mutterbauch. Und was machen Sie mit jemandem, der an Platzangst leidet? Ich behandle Ängste, die einen konkreten Auslöser haben. Insekten, Ratten... Und Fotokopierer. Ein faszinierender Fall. Herr Hug glaubt, dass der Fotokopierer ein Tier ist, das ihn frisst und danach als Kopie wieder ausspuckt. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, wir werden weiter in den Stollen vordringen. Die Gänge werden enger und niedriger, die Geräusche werden dadurch bedrohlicher, die Angst wird zunehmen. Sie müssen darauf achten, dass keiner der Teilnehmer in Panik gerät. Ein Toter! Er ist gefressen worden von dem Fotokopierer. Der Tote ist eine Kopie. Blödsinn. Eine Schlange hat ihn gebissen. Ein Toter? Kein Problem, den kann man vergraben. Gemeinsam gingen wir zu der Leiche. Viel war nicht mehr von ihr übrig. Frau Mohn schluckte leer und fiel in Ohnmacht. Es schien ganz so, als hätte sie panische Angst vor Leichen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Expedition. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Expedition. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney wird von Frau Mohn in einen alten Stollen eingeladen. Der Unterbau diente früher dem Militär als geheimes Versteck. Frau Mohn hat den Stollen gekauft und versucht darin, Angstpatienten mit einer neuen Therapieform zu heilen. Sie möchte, dass Maloney ein Auge auf die Patienten wirft, da bei der letzten Expedition im Stollen ein Mann spurlos verschwand. Doch diesmal tritt etwas ganz anderes ein. Ein Mann wird tot aufgefunden. Der Stollen füllte sich mit Polizisten, die Scheinwerfer installierten, fotografierten und mit einer Videokamera alle Mäuse filmten, die im Stollen vergeblich auf Starruhm hofften. Spuren wurden auch gesichert und schließlich alle Zeugen befragt. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist vermutlich erschlagen worden. Ich werde mit der Zeugeneinvernahme beginnen. Frauen und Privatdetektive zuerst. Also, legen Sie los, Maloney. War der Tote einer Ihrer bedauernswerten Klienten? Der Tote liegt vermutlich schon seit mehr als 2 Monaten im Stollen. Meine Klientin steht neben mir und ist quicklebendig. So ist es. Und so wird es auch bleiben. Seien Sie sich da nicht so sicher. Wer Philip Maloney engagiert, wird früher oder später ermordet. Eher früher als später. Ich weiß mich zu wehren. Und ich möchte ein paar Sachen klarstellen. Schön der Reihe nach, Maloney. Weshalb sind Sie hier? Ich bin hier, weil mich Frau Mohn engagiert hat. Genau. Ich habe Herrn Maloney engagiert, weil vor 2 Monaten ein Teilnehmer der Expedition spurlos verschwunden ist. Was für eine Expedition? Hier, im Stollen. Expedition klingt besser als Therapie. Sie therapieren hier im Stollen Menschen und Privatdetektive. Auch Polizisten, wenn sie an Ängsten leiden. Er leidet an der Angst, eines Tages doch noch arbeiten zu müssen. Die halten den Mund, Maloney. Ängste kann man besiegen. Das ist wahr. Ich zum Beispiel hatte früher Angst vor Hunden. Heute mag ich Hunde und Hunde mögen mich. Kein Wunder, Sie haben etwa die gleich große Hirnmasse wie ein Pudel. Es reicht, Maloney. Wenn Sie nichts Gescheites zur Aufklärung des Mordes beitragen können, dann wäre es besser, Sie würden sich in Ihrem Büro unter den Schreibtisch legen. Und jetzt noch einmal zu Ihnen, Frau Mohn. Ich habe den Mann nicht getötet. Er hieß Lauerner und er hatte Angst vor Sirenen. Sirenen? Mhm. Etwa diese griechischen Sängerinnen, die den Odysseus verführten. Kreuzworträtsel, Maloney. Das Wissen dieser Welt kann man sich mit Kreuzworträtseln aneignen. Herr Lauerner hatte Angst vor Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen, die mit Sirenen durch die Stadt fahren. Das ist auch nicht weiter erstaunlich. Schließlich verursachen Polizisten regelmäßig Verkehrsunfälle. Vielleicht hilft uns das weiter, Maloney. Ein Mann, der Angst vor Sirenen hatte. Wo könnte da das Motiv für die Tat verborgen sein? Er dachte laut nach und ich gähnte. Nachdem auch Frau Mohn die Gedankengänge des Polizisten nicht mehr nachvollziehen konnte, blieb er eine Weile allein mit seinen wirren Gedanken, ehe er die anderen Zeugen zu sich bat. Die Namen habe ich mir notiert. Herr Hug, schildern Sie mir doch bitte, wie Sie die Leiche gefunden haben. Ja. Also es war so, ich war gerade damit beschäftigt. Nun ja, Frau Markowitsch, ihr Busen, also berührt habe ich sie nur mit den Augen, sozusagen. Und dann sah ich, dass sie nach unten schaute. Ich dachte, gut, sie will sehen, was ich nun ja zu bieten habe. Und da öffnete sie den Mund. Ich dachte, so groß ist er auch wieder nicht. Aber dann sah ich ihr Entsetzen und ich dachte, so klein aber auch nicht. Und dann zeigte sie auf den Schuh. Frau Markowitsch zeigte auf ihren Schuh. Nein, auf den Schuh des Toten. Ich dachte zuerst ein Schuh. Na ja gut, das kann vorkommen. Aber dann sah ich die Hose. Und dann den Schädel. Einer, der von einem Fotokopierer gefressen wurde, dachte ich. Er wurde von einer Schlange gebissen. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie im Stollen Schlangen gesehen? Schlangen sind überall. Die Welt wird von den Schlangen beherrscht. Das stimmt nicht. Es sind die Fotokopierer, die Weltherrschaft anstreben. Sie werden uns alle fressen und kopieren. Hören Sie nicht auf die Beine. Die sind ja völlig krank. Und Sie sind gesund. Ja, aber nur solange nicht die Biene Maya summt. Was soll das jetzt wieder, Maloney? Herr Studer hat Angst vor Bienen. Das ist ganz normal. Bienen und Wespen. Wenn man allergisch ist, kann ein Stich tödlich sein. Die Bienen sind hinter mir her. Ich stehe auf ihrer Todesliste. Die Bienen führen eine Todesliste? Ich wusste gar nicht, dass die Gentechnologie schon so weit fortgeschritten ist. Die Fotokopierer sind alle miteinander in Kontakt. Sie speichern alles, was kopiert wird, und lernen daraus. Fotokopierer sind intelligente Wesen, listig wie Schlangen. Schlangen sind nicht listig. Schlangen sind eklig und tödlich. Sie verstecken sich überall. In meinem Wäschekorb versteckt sich seit Jahren eine Schlange. Und ernährt sich von Slips und T-Shirts. Schlangen müssen nur einmal im Monat essen. Bienen produzieren Honig, um uns damit zu vergiften. Bienen sind schuld an der Maul- und Klauenseuche, an der SVP und an dem miesen Fernsehprogramm. Ich fasse zusammen. Der Tote hatte Angst vor Sirenen. Er flüchtet in diesen Stollen und wurde von Bienen attackiert, einer Schlange gebissen und einem Fotokopierer gefressen. Und kopiert. Das ist das Wichtigste. Sie kopieren uns, bis wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern, wer der Tote war und ob er Feinde hatte. Ganz unter uns, Maloney. Sie passen hervorragend zu diesen Menschen hier. Bleiben Sie doch auch im Stollen und lassen Sie die Polizei arbeiten. Er machte sich Notizen und stellte weiter unnötige Fragen, die ebenso unnötige Antworten hervorbrachten. Ich ging in eine der Verzweigungen und nahm einen seltsamen Geruch wahr. Wenig später sah ich, dass Herr Hug mir gefolgt war und ebenfalls die Nase rümpfte. Das ist mir schon vorhin aufgefallen. Es riecht nach Schweiß, abgestandenem Schweiß. Vielleicht irrt hier noch ein angstgeplagter Patient von Frau Mohn herum. Ich habe vorhin nicht nur etwas gerochen, ich habe auch etwas gehört. Eine Stimme oder ein Geräusch? Jemand rülpste laut. Hat Frau Markowitsch den Rülpser auch gehört? Ja, aber klar. Sie sagte, es sei eine Schlange. Aber rülpst eine Schlange? Mir war auf jeden Fall sofort klar, dass der Rülpser nicht von einem Fotokopierer stammen konnte. Das ist bemerkenswert. Glauben Sie, dass noch jemand im Stollen ist? Jemand hat Herrn Lauener erschlagen. Wenn es nicht Frau Mohn oder jemand aus dem Teilnehmerfeld der Expedition war, dann muss es jemand sein, der Zugang zu dem Stollen hat. Oh, dazu fällt mir etwas ein. Nur zu. Auch Leute mit einem Dachschaden haben schon Morde aufgeklärt. Also bis auf das mit dem Fotokopierer bin ich ganz normal. Das ist beruhigend zu wissen. Dieser Stollen gehörte früher dem Militär. Vielleicht hat einer der Generäle noch Zutritt, vielleicht ein ganzes Heer. Es gibt mindestens eine Geheimarmee in der Schweiz. Und woher wissen Sie das? Die Fotokopierer werden eines Tages die Welt regieren. Vielleicht gibt es in diesem Stollen eine Armee, die von einem Fotokopierer befehligt wird. Eine interessante Theorie. Sie sollten sich bei der Polizei bewerben. Dort mag man diese Art des Denkens. Ich habe dem Bundesrat geschrieben. Ein ganzes Dossier mit Beweisen. Aber der Bundesrat ist auch schon längst gefressen und kopiert. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Es war nicht genau zu definieren, kam aber aus der Tiefe des Stollens. Herr Hug grinste triumphierend und zeigte in die Dunkelheit. Doch es kam kein Fotokopierer auf uns zu, auch keine Schlange und keine Biene. Dafür kam der Polizist und das war auch kein freudiger Anblick. Haarsträubenden Fälle des Philipp Belloni. Sie hörten die Expedition. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Belloni. Heute die Expedition. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. In einem Stollen, der früher dem Schweizer Militär gehörte, versucht Frau Mohn, Angstpatienten zu heilen. Sie konfrontiert die Teilnehmer einer Expedition mit den Geräuschen jener Tiere, vor denen sie sich am meisten fürchten. Ein Teilnehmer einer früheren Expedition wird ermordet aufgefunden. Da außer Frau Mohn und den Angstpatienten niemand Zutritt zu dem Stollen hat, glaubt die Polizei, dass der oder die Täter unter den Expeditionsteilnehmern zu finden sind. Meine Klientin atmete hörbar auf, als die Polizei den Stollen wieder freigab. Am nächsten Morgen traf ich sie im Polizeipräsidium, wo wir über den Stand der Ermittlungen informiert wurden. Halblützel Marco, einer meiner Kollegen, hat beim internationalen Wettbewerb Polizisten singen fröhliche Lieder den dritten Preis gewonnen. Und was hat das mit meinem Stollen zu tun? Polizisten sind überall daheim, ob im Stollen oder auf der Bühne. Ein pensionierter Kollege schreibt sogar komische Nummern fürs Fernsehen. Das ist nicht weiter erstaunlich. Fernsehen und Polizisten passen irgendwie zusammen. Geistig. Ich möchte wissen, was mit der Leiche im Stollen ist. Lauener, Stefan, die Leiche wurde mit großer Wahrscheinlichkeit erst nachträglich an den Fundort gelegt. Erst jetzt gefunden wurde. Nach seinem Verschwinden wurde der Stollen mehrfach abgesucht. Heißt das, Stefan Lauener wurde außerhalb des Stollens ermordet und dann erst in den Stollen gebracht? Aber das ist unlogisch. Er verschwand im Stollen. Und er wurde wahrscheinlich auch im Stollen getötet. Das Spurenbild spricht eine deutliche Sprache. Wir haben anhand von Stofffasern, Knochensplittern und anderen Spuren die letzten Stunden von Stefan Lauener rekonstruiert. Hier ist das Ergebnis. Ja, aber auf dem Papier steht nichts. So ist es. Unser Computer streikt. Er verlangt nach einer neuen, größeren Festplatte, einer schöneren Maus und einem Fensterplatz. Künstliche Intelligenz hat auch ihre Nachteile. Immerhin ist sie bei Computern wenigstens ab und zu vorhanden. Unsere manuelle Auswertung der Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Aber es lässt sich jetzt schon sagen, dass Stefan Lauener im Stollen erschlagen wurde und danach von der Täterschaft an den Fundort ebenfalls im Stollen gebracht wurde. Daraus schließen wir, dass der Mörder noch im Stollen ist. Aber das ist unmöglich. Im Stollen gibt es kein Wasser und keine Nahrung. So ist es, Frau Mohn. Deshalb darf ich Ihnen jetzt eine freudige Mitteilung machen im Namen der natürlichen Intelligenz. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ja, aber das geht doch nicht. Darf er das? Ich meine, einfach so? Ich sagte ihr, dass sie sich einen Anwalt nehmen sollte. Sie nickte und gab mir den Schlüssel zum Stollen. In meinem Büro wartete ein altes Käsesandwich und frischer Kaffee auf mich. Mein Magen war zwar nicht gerade begeistert, leitete das Sandwich aber dennoch an den Darm weiter. Am Nachmittag erhielt ich Besuch. Frau Mohn ist unschuldig. Es war die Schlange. Das Fenster. Darf ich es schließen, wegen den Bienen? Das ist dein Büro. Hier versteckt sich garantiert ein Fotokopierer. In diesem Büro leben weder Schlangen noch Bienen noch Fotokopierer. Nur ein paar Käfer und Milben. Die Schlange wird die Käfer fressen. Käfer sind kein Problem. Die kann man zertreten. Wir sind entsetzt darüber, dass Frau Mohn verhaftet wurde. Möglicherweise ist sie im Gefängnis wehrlos einem Fotokopierer ausgesetzt. Wenn Frau Mohn den Mann nicht getötet hat, dann waren Sie es, Herr Hug. Nein. Oder Sie, Frau Markovic. Nein, nein. Oder Sie, Herr Studer. Nein, nein, nein. Im Stollen lebt ein Tier, eine Riesenbiene. Eine mörderische Schlange. Ein ultraschneller Fotokopierer, 50 Blatt in der Minute. Ich habe die Biene gehört, sie schmatzt und rollt. Sie hustet und flucht. Er wandert in den Gängen umher. Sie alle haben jemanden gehört. Er bewegt sich auf Rädern und fotokopiert alles, was ihm in die Quere kommt. Sie müssen die Schlange töten. Sie müssen die Bienenkönigin unschädlich machen. Es gibt Tage, da wünsche ich mir einen anderen Beruf, in einer anderen Stadt, auf einem anderen Planeten, in einem anderen Sonnensystem. Und es gibt Tage, an denen ich freiwillig die Polizei anrufe, nur damit eine Leiche endgültig begraben werden kann. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher haben Mörder gestanden, wenn man sie überführt hat, aber diese Frau Mohn schweigt. Frau Mohn ist unschuldig. Hier im Stollen versteckt sich jemand. Das ist unmöglich, Maloney. Niemand kann hier unten länger als eine Woche überleben. Dieser Stollen wurde ursprünglich vom Militär gebaut. Wahrscheinlich gibt es Räume, in denen Trinkwasser und Nahrungsmittel gebunkert wurden. Also gut, Maloney, wenn hier jemand ist, dann werden wir diesen jemand jetzt ein wenig erschrecken. Der Stollen stürzt ein! Unsinn, Maloney, es war nur eine Wand. Sehen Sie, was ich sehe? Faszinierend, Maloney. Die eingestürzte Wand gehörte zu einem kleinen Raum, der mit einer Pritsche, einem Tisch und einem Stuhl eingerichtet war. Ich entdeckte mehrere Wassertanks und unzählige Dosen mit Büchsennahrung. Ein Mann, der aussah wie eine Mischung aus Moses und Vier-Sterne-General, kam auf uns zu. Der Herr hat geschossen. Ich ergebe mich. Das ist auch höchste Zeit. Im Namen des Stollens, Sie sind verhaftet. Wie heißen Sie? Habecker, Hans. Welches Jahr haben wir? 2001. Von welchem Planeten kommen Sie? Planet Erde. Mission Stollen. Lassen Sie den Unsinn, Maloney. Dieser Mann will nur von seiner schrecklichen Tat ablenken. Sie haben einen Mann erschlagen. Einen Eindringling. Ich bin hier, um die menschliche Rasse zu verteidigen. Ich bin der letzte Überlebende. Ich werde Zeugnis ablegen über das Ende der Menschheit. Wie lange leben Sie schon hier unten? Oktober 1999. Eine Stimme sagte mir, dass der Millenniumswechsel das Ende der Menschheit sein wird. Seither harre ich hier aus. Vergeblich. Wie sich jetzt zeigt. Allerdings, oben hat sich nämlich nicht viel verändert. Ein paar dämliche Fernsehsendungen sind hinzugekommen. Aber der Rest ist noch genauso bescheuert wie vor dem Wechsel ins neue Jahrtausend. Nichts ist geschehen. Keine Kriege, keine Seuchen. Die Maul- und Klauenseuche geht um, aber das betrifft Sie nicht. Oder haben Sie Klauen? Und was ist mit meiner inneren Stimme? Hat sie mich belogen? Das kann nicht sein. Wer sagt mir, dass sie echt sind? Wer sagt mir, dass es nicht Außerirdische sind, die in die Höhlen von Polizisten geschlüpft sind? Philipp Maloney ist kein Außerirdischer und auch kein Polizist. Genau genommen bin ich ein Fotokopierer, der Schlangen und Bienen kopiert. Ich habe sie gehört, die Schlangen und Bienen. und entsetzliche Schreie von Menschen, die gefoltert wurden. Hier unten im Stollen. Ich habe einen dieser Folterknechte getötet. Andere werden folgen. Der Einzige, der folgt, sind Sie. Und zwar mir. Aufs Präsidium. Hans Habegger glaubte auch noch in der Klinik, in die er eingewiesen wurde, dass die Menschheit durch eine außerirdische Rasse ersetzt worden war. Frau Mohn kehrte in ihren Stollen zurück und beschloss fortan, unterirdisch zu leben und zu arbeiten. Mir schenkte sie 500 Büchsen mit übel riechendem Notvorrat. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Melanie. Sie hörten die Expedition, dritter und letzter Teil.